Text 21. Politisierte Traditionen. Zwischen Songcontests und städtischer Folklore. Liedermacherinnen der Nelkenrevolution in Portugal. Musik und historische Kommentare, beruhend auf Zwischenergebnissen von Rechercheaufenthalten in Portugal, gestaltet von Eva Krivenet. Der 25. April 1974 ist in der Geschichte Portugals ein ganz entscheidendes Datum. Es war dies der Tag, an dem linke und demokratische Kräfte im Militär in einer putschähnlichen Operation die nahezu 50 Jahre dauernde Diktatur von Salazar und seinem Nachfolger Caetano in wenigen Stunden zu Fall brachte. In den Jahren des Widerstands gegen den sogenannten Estado Novo, den neuen Staat, wie sich die teilweise an ständestaatlichen, teilweise an faschistischen Modellen orientierte Diktatur nannte, spielten kulturelle Formen des Widerstands, Theateraufführungen, Lesungen und vor allem die rege Tradition des politischen Lieds eine große Rolle. Ó caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Virá o pobre do mundo inteiro, há pão que sobra e sem dinheiro, há pão e vinho em abundância, e o seu caminho é sem distância. Não tem distâncias esta cidade, senão o medo que nos invade. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Se o mundo cansa de tanta guerra, uma criança nasceu na terra, um dia novo ela nos traz, dará ao povo a flor da paz. Surgi depressa que não é cedo, cantai comigo, irmãos do medo, cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Hoje um menino venceu a morte, nasceu franzino, mas é Deus forte. Será chamado Emanuel e sustentado de leite e mel. De longe, longe chegam os povos, vindo à procura de tempos novos. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Portugal war durch die Zensur und die massive Verfolgung von Oppositionellen und kritischen Intellektuellen geprägt. Der kulturelle Kontakt mit anderen Ländern war fast völlig unterbrochen, die offizielle Isolations- und Entmündigungspolitik sehr stark. Die politischen Liedermacherinnen konnten also Botschaften nur zwischen den Zeilen liefern und sie verarbeiteten vor allem traditionelle Melodien. Es ging ihnen um eine populäre Kultur, eine, die die verelendeten Landarbeiterinnen ebenso erreichen konnte wie das Industrieproletariat in den sogenannten Bairros de Lata, den Blechvierteln am Rand der Großstädte. Dennoch waren die Texte von großer Bedeutung. Bei den meisten politischen Liedermacherinnen handelte es sich ja doch um Studentinnen oder Künstlerinnen. Viele adaptierten Gedichte oder waren selbst Schriftstellerinnen. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 1970, Francisco van Hays mit dem Lied des Schnitters, Canto des Ceifeiro. Canta, ceifeiro, canta, sob o sol de agosto canta, a terra é tão forte e tanta que chega para a tua fome e cresce para a tua manta. Canta, ceifeiro, canta, a charneca e não se sobres, espanta o medo e o cansaço, aguenta mais um pedaço e canta, ceifeiro, canta, o heroísmo dos pobres. Ceifeiro canta em serpa, cubão e ermidas, já que os braços são pequenos, deem-se as vozes ao menos, que as vozes serão ouvidas. Canta, ceifeiro, canta, canta sempre sem espanto, tudo quanto tanto anseias, que não vem longe um minuto do teu suor ser enxuto e tu seres a própria paz. Canta, ceifeiro, canta, o Alentejo todo teu. Canta a charneca em flor, canta o trigo com suor, canta a longura do céu. Canta, ceifeiro, canta, e diz de quanto és capaz. Canta, ceifeiro, canta, canta com ânsia e bravura, que o canto que se levante dê mais força à tua altura. Canta, ceifeiro, canta, canta, ceifeiro, canta, canta, ceifeiro, canta. Singe, Schnitter, singe, unter der Augustsonne, singe. Die Erde ist so reich und groß, dass es für deinen Hunger reicht, dass es für deine Decke reicht. Singe, Schnitter, besinge das Heideland und alarme nicht, verscheuche die Angst und die Müdigkeit, ertrage noch ein Stückchen mehr und singe, Schnitter, singe vom Heldentum der Armut. Nicht zu überhören ist die ironische Behandlung des zutiefst verlogenen offiziellen Diskurses über das Edle der Armut, das heldenhafte Erdulden der Ausbeutung als höchste moralische Pflicht. In den weiteren Strophen jedoch schlägt der Ton um und die Aufforderung zu singen wird verbunden mit jener, die Stimme zu erheben und mit der Hoffnung, dass dies genug Kraft bringen wird. Ein solcher utopischer Charakter ist in diesen Liedern sehr häufig zu finden. Dass sich der Optimismus im Widerstand tatsächlich wenige Jahre später als kluge Voraussicht erwiesen hat, ist vielleicht mehr als nur ein glücklicher Zufall der Geschichte, vielleicht aber auch nicht. Nun, Fala do Velho do Restelo ao Astronauta, die Rede des Alten aus Restelo an den Astronauten, ein Gedicht von José Saramago, vertont und gesungen von Manuel Freire. Aqui na terra a fome continua, a miséria e o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarro em fogos de napalm e dizemos amor sem saber o que seja, mas fizemos de ti a prova da riqueza, ou talvez da pobreza e da fome outra vez. E pusemos em ti nem eu sei que desejo de mais alto que nós, de melhor e mais puro, de melhor e mais puro. No jornal soletramos e olhos tensos, maravilhas de espaço e de vertigem, salgados oceanos que circundam ilhas mortas de seda onde não chove, mas a terra astronauta é boa mesmo. E as bombas de napalm são brinquedo onde come brincando só a fome, só a fome, astronauta, só a fome. Das Signal für den Beginn der militärischen Aktionen zum Auftakt der Revolution war die Ausstrahlung von zwei berühmten Widerstandsliedern in privaten Radiostationen. Dies zeigt, dass der zunächst nur innerhalb des Militärs geplante Aufstand auf einen politischen und kulturellen Aufbruch der portugiesischen Bevölkerung angewiesen war. Diese geheimen Codes, die für die Operation selbst die wichtige Funktion der Synchronisierung und der Bestätigung übernahmen, wurden darüber hinaus zum symbolischen Verbindungsglied zwischen Bevölkerung und Streitkräften, zwischen Populärkultur und Politik. Um 22.55 Uhr sendet die Station der Vereinigten Radiosender Lissabon das erste vereinbarte Signal. Es ist 5 Minuten vor 23 Uhr. Mit euch, Paulo de Carvalho, mit dem Lied des Eurofestivals 74. Und nach dem Abschied. Das war das Signal für die Vorbereitung der Ausfahrten aus den Kasernen. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto. te lembro assim. Partir é morrer. Como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste Eine Stunde und 25 Minuten später, um 0.20 Uhr am 25. April, folgt das zweite Signal, das den tatsächlichen Beginn der Operationen an verschiedenen Orten bestätigen soll. José Afonsos, Grandola, Villa Morena, jenes Lied, das die Erinnerung an die Nelkenrevolution geprägt hat wie kein anderes Kulturprodukt. Grandola, Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola, Villa Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grandola, Villa Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grandola, Villa Morena, em cada rosto igualdade. O povo é quem mais ordena. à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Grandola, schwarzbraunes Städtchen, Ort der Brüderlichkeit. Die Leute sind es, die bestimmen in dir meine Stadt. Limpa a bota, cava a trincheira, puxa-lhe pela crina. Corta as pinças, acento o peia, põe uma pedra em cima. Ai, ale, ale, ale, ale, ale. Ai, ale. Que está bem cheia, morde-lhe a perna fina. Corta a língua, fura a traqueia, que ele estrebucha ainda. Ai, ali, ali, ali. Ela sopra com espelho à beira, dá-lhe com os pés à bruta. Ninguém topa que é cuspideira, salta-lhe para a garupa. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali. A cova funda que há de acabar a bicha. Põe-lhe a terra sobre a corcunda para não se ver a crista. Ai, ali, ali, ali, ali, ali. Ai, ali. José Afonso hat als Kind mehrere Jahre in Mosambik verbracht, bevor er nach Portugal zurückkam und als Student in Coimbra nebenbei Fado-Sänger wurde. 1964 ging er für 3 Jahre nach Mosambik, wo bereits der Krieg begonnen hat, zurück, arbeitete als Lehrer in Beira und entwickelte eine intensive politische und künstlerische Aktivität. Dort entstand auch seine Vertonung des Lehrstücks von Bertolt Brecht, Die Ausnahme und die Regel. Die musikalischen Bezüge dieser Lieder reichen von mittelalterlichen Moritaten über den Fado als zentralen Bezugspunkt bis zu afrikanischen und brasilianischen Traditionen. Der Bezug zu Bertolt Brecht, der damals noch keinen Namen hatte in Portugal, die Aufführung seiner Stücke war von der Zensur streng verboten, stellte sich wohl über die politische Intention und das künstlerische Selbstverständnis, das beide gemeinsam hatten, her. Foram-se os bandos de chacais, chegou a vez dos tribunais. Vão reunir o bom e o mau ladrão para votar sobre um caixão. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. É como a sombra do punhal. Vamos matar o justo que ali jaz. Para quem julga tanto faz. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Soa o clarim, soa o tambor. Morto já não sente a dor. Quando o deserto nada tem a dar, vêm as águias almoçar. O tribunal dá de comer, venham assassinos ver. O tribunal dá de comer, venham assassinos ver. Se o criminoso se esconder, nada de novo acontecer. Compensa o punho que matou, uma fortuna quem roubou. Guarda o teu roubo, guarda bem, dentro de um papel além. Guarda o teu roubo, guarda bem, dentro de um papel além. Brechtschen Originalton, geschrieben 1931, lautet der Text des gerade gehörten Liedes so: Im Tross der Räuberhorden ziehen die Gerichte. Wenn der Unschuldige erschlagen ist, sammeln sich die Richter über ihn und verdammen ihn. Am Grab des Erschlagenen wird sein Recht erschlagen. Die Sprüche des Gerichts fallen wie die Schatten der Schlachtmesser. Ach, das Schlachtmesser ist doch scharf genug. Was braucht es als Begleitbrief das Urteil? Sieh den Flug. Wohin fliegen die Aasgeier? Die nahrungslose Wüste vertrieb sie. Die Gerichtshöfe werden ihnen Nahrung geben. Dorthin fliehen die Mörder. Die Verfolger sind dort in Sicherheit. Und dort verstecken die Diebe ihr Diebesgut, eingewickelt in ein Papier, auf dem ein Gesetz steht. Die Drastik dieses Textes konnte im portugiesischen Kontext eine zusätzliche antikolonistische Dimension gewinnen. So auch das nächste Lied. Ein Kaufmann auf dem Weg zum großen Ölgeschäft singt sein sozialdarwinistisches Lob auf den starken Mann, der kämpft, und den Schwachen, der untergeht. Denn der Gott der Dinge, wie sie sind, schuf Herr und Knecht, und das war gut so. Eu marchava de dia e de noite, mais do que dia de avanço ganhei. Só o forte tem sorte, para o fraco é o chicote. Mais que dia de avanço ganhei, mais que dia de avanço ganhei. Só o forte resiste ao combate, sabe o curi que não há outra lei. Ó petróleo da terra, hei de ter-te na guerra. Só uma morte é que sabe o que eu sei. Só uma morte é que sabe o que eu sei. O homem conquista a vitória sobre o deserto e o rio também. É ele que se vence e domina e alcança o petróleo que a todos convém. O petróleo que a todos convém. A morte é para o fraco e o combate é para o forte, foi Deus que mandou. Ao rico uma ajuda e ao pobre uma surra. Foi assim que o planeta girou. Foi assim que o planeta girou. Quem cai já não torna a cair. Deixa-o ficar porque assim está bem. À mesa da fama assentou-se quem mama. É assim porque a gente convém. É assim porque a gente convém. Só os mortos não comem à mesa e o cozinheiro não se incomodou. E quem fez o patrão também fez o criado. Foi assim que o planeta girou. Foi assim que o planeta girou. Quando tudo te corre a prazer, vêm amigos estender-te a mão. Mas se Deus ou o diabo viram tudo ao contrário, ninguém vai levantar-te do chão. Ninguém vai levantar-te. Auf der anderen Seite steht der Kuli, der Gepäcksträger, der zögert, den gefährlichen Fluss zu überqueren, denn den einen erwartet nach Überwindung der Gefahr sein Gewinn, der andere steigt keuchend ins Nichts, ihn erwartet nur neue Gefahr. Ali está o rio, dois homens na margem estão. Se dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Se dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Bom negócio faz deles, tem o triunfo na mão. Do outro lado do rio, só como fruto, outro não. Do outro lado do rio, só como fruto, outro não. outro passado, perigo, novos castigos virão. Se ambos venceram o rio, só um tudo ganha, outro não. Se ambos venceram o rio, só um tudo ganha, outro não. Na margem já conquistada, só um venceu a valer. Perdeu o outro a saúde, mas nada ganhou para viver. Perdeu outra saúde, mas nada ganhou para viver. Quem diz nós saiba ver bem se diz a verdade ou não. Ambos vencemos o rio, a mim quem me vence é o patrão. Ambos vencemos o rio, a mim quem me vence é o patrão. Es nimmt nicht wirklich Wunder, dass diese Brecht-Vertonungen erst 1975, 10 Jahre nach ihrem Entstehen, auf Schallplatte veröffentlicht werden konnten. Doch die politischen und sozialen Kämpfe waren mit der Nelkenrevolution nicht vom Tisch gewischt. Im Gegenteil, nach dem gemeinsam erreichten Fortschritt, dem Sturz des Regimes, zerbrachen die großen Allianzen und es traten die Interessensgegensätze deutlich hervor. Die politischen Liedermacherinnen griffen nun zum einen direkt in die von ihnen herbeigesehnte Gesellschaftsveränderung ein. Viele beteiligten sich an Bildungskampagnen, gingen in Dörfer und Vorstädte, um dort an politischen und kulturellen Aktivitäten der Bewohnerinnen zu partizipieren. Sie verfolgten zum anderen aber auch mit hoher Aufmerksamkeit die politische Entwicklung des Landes und übten mit neuer Schärfe Kritik an reaktionären und bourgeoisen Tendenzen, unter anderem auch an der ambivalenten Position der Sozialdemokratie. Ein solches Lied ist A Walzer der Bourgeoisie, der Walzer der Bourgeoisie, Text und Musik von José Barata Mura von 1976. Umas vistas muito plurais sobre a questão sindical. Nós somos todos iguais, mas quem manda é o capital. Nós somos todos iguais, mas quem manda é o capital. É o mandas. Dos que querem dar cabo da gente. É o bem triste retrato dos que querem dar cabo da gente. É a valsa da burguesia, tocada bem a compasso. A social democracia para nos travar o passo. A social democracia. socialismo sim, mas pouco, para não levantar suspeitas, para fustar como um louco e alinhar sempre com as direitas. Para fustar como um louco e alinhar sempre com as direitas. É a valsa da burguesia, tocada bem a compasso, com a social-democracia, para nos travar o passo. A social-democracia, para nos travar o passo. José Afonso machte bereits vor der Revolution aus seiner antiklerikalen Haltung kein Hehl. Die Härte, mit der gerade er verfolgt wurde, er saß dreimal als politischer Häftling im Gefängnis, ist wohl auch dieser ketzerischen Position zuzurechnen. In der folgenden Predigt wird ein Bogen von den Kreuzzügen und der Inquisition hin zu den Kolonialkriegen und der klerikalen Stützung von Diktaturen von Spanien über Portugal bis Chile gespannt. Pregais o Cristo de Braga, fazeis a guerra na rua, sempre virados para o céu, sempre virados para a Virgem. A Santa Cruzada manda matar o chibo vermelho contra a foice e o martelo, contra a alfabetização. Curai de ganhar agora os vossos novos clientes, além do pide e do bufo, amigos do usurário, além do latifundiário, amigo do capelão. Abre-nuncio, vade retro, querem vender a nação. A medicina é a teia, não cuida da salvação. Que o diga o facultativo, que o diga o cirurgião, que o digam as criancinhas, rezas sim, parteiras não. Se o Pinochet concordasse, já em Fátima haveria mais de 30 mil vermelhos a arder de noite e de dia. Caridade, quanto obrigas, só 30 mil voluntários. Cristo reina, Cristo vinga nos vossos santos ovários, e também nos lampadários, e também nos trintanários. Abre anúncio, vá de retro, querem vender a nação. Ó carnaval da capela, ó liturgia do altar, já lá vem Camilo Torres com seu fuzil a sangrar. Igreja dos privilégios, mataste o Cristo a galope, também Franco o assassino mandou benzer o garrote. Unter den vielen einzelnen Sängern und leider wenigen Sängerinnen sticht auch in den Jahren des sogenannten revolutionären Prozesses, womit vor allem die kontinuierlichen Bestrebungen relativ großer Teile der Bevölkerung gemeint sind, soziale Umwälzungen, etwa die Landreform, voranzutreiben, eine Gruppe von Musikerinnen hervor, die sich unter dem Namen Grupo Otobro, also Gruppe Oktober, zusammenschlossen und sich sowohl mit der Situation in Portugal, also dem Abflauen der fortschrittlichen Energien, den Restaurationsversuchen durch Kirche und rechte Parteien usw. auseinandersetzten, als auch an internationalen linken Debatten der Zeit partizipierten. Im folgenden Lied soll, im getragen liturgischen Ton, dem Willen des Publikums entsprochen werden, und zwar, es wird geredet, ohne etwas zu sagen. Eu vou tentar, prometo, que destes versos não saia uma canção mal comportada. Eu vou tentar não falar do que acontece. Eu vou tentar falar sem dizer nada. Não vou por isso falar da exploração. Cante sem vos lembrar os tiros e as facas. A vossa vontade será feita. Eu calarei o frio das barracas. Vou tentar não falar do que acontece. Vou tentar falar sem dizer nada. Vou tentar não falar do que acontece. Vou tentar falar sem dizer nada. Vocês preferem que eu vos fale com um sorriso a iluminar minhas trombas. A vossa vontade será feita. Eu calarei os tilhaçar das bombas. Vocês vão gostar que eu não cante a luta de nós todos, todo ano. A vossa vontade será feita. Não falarei do povo alentejano. Vou tentar não falar do que acontece. Vou tentar falar sem dizer nada. Vou tentar não falar do que acontece. Vou tentar falar sem dizer nada. Não falarei do luxo e da miséria. Não falarei do vício e da canseira. Não falarei das damas e das mulheres, de tudo o que se passa à nossa beira. Não falarei do amor, nem da verdade, nem do suor deixado no trigal. Eu não ofenderei vossas excelências. Nem a civilização ocidental. Ein kurzer Textausschnitt des gerade gehörten Lieds. Ich werde versuchen, ich verspreche es, dass aus diesen Zeilen kein Lied entsteht, das sich schlecht benimmt. Ich werde versuchen, nicht davon zu sprechen, was passiert. Ich werde versuchen zu reden, ohne etwas zu sagen. Ich werde deshalb nicht von Ausbeutung sprechen, auch nicht von der Liebe zur Freiheit, von den Kämpfen um das Land und um das Brot. Ähnlich unverhohlen und sarkastisch klingt die Kritik der Gruppe Oktober an den Herren des Krieges in dem Lied Os Señores da Guerra von 1976, das vor allem auf die militärischen Interventionen der USA in der sogenannten Dritten Welt in den 70er Jahren reagiert und die ökonomische Dimension des Kriegs hervorhebt. Os senhores da guerra são os reis da competência. Matam 10 mil homens sem problemas de consciência. Os senhores da guerra são os reis da competência. Matam 10 mil homens sem problemas de consciência. Se não fosse economia de mercado concorrente, os senhores da guerra não matavam tanta gente. A guerra é um bom negócio que não se pode perder. As armas só dão lucro se houver a quem as vender. E todos nós, tarde ou cedo, temos de morrer. Os senhores da guerra fazem contas cuidadosas, deixam 2% para obras caridosas. Os senhores da guerra fazem contas cuidadosas, deixam 2% para obras caridosas. O lucro é de 3 mil dólares por cada corpo abatido. Biafra, Palestina, Bangladesh ou Polinésia, o Chile ou Argentina, Coreia ou Indonésia, fornecem carne para canhão em primeira mão. Os senhores da guerra são pessoas respeitadas. Enquanto os seus mercenários matam muita gente, e cada nova guerra que conseguem fabricar será mais um mercado para morrer e para pagar. Até que o dia chegará em que a bomba rebentará nas suas mãos e a guerra terminará. Gesprochen haben Markus Zingerle und Eva Krivanetz. Die Musik stammt von José Afonso, José Baratamura, Francisco Fanyais, Manuel Freire, Carlos Alberto Moniz und Grupo Outubro. Radiotechnische Unterstützung und Gestaltung von Heidelinde Hammer und Markus Zingerle. Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira